Weder Horkheimer noch Adorno zogen nämlich in den 50er und 60er Jahren aus Frustration über die restaurativen Verhältnisse an ihren Schreibtisch oder ins Privatleben sich zurück. Vielmehr nutzen sie vor allem das Radio, aber auch die in Universitäten anderen Foren, zahlreiche sich bietende Gelegenheiten, um die Notwendigkeit einer nonkonformistischen Intelligenz sowohl zu begründen als auch zu inspirieren. Im praktischen Verhältnis zu sich selbst und im offenkundigen Widerspruch auch zu einer durchaus naheliegenden Lesart ihrer Hauptwerke lief also die politische Weisheit der Frankfurter Schule nicht etwa auf Selbstisolation, Eremitage und Defätismus hinaus, sondern auf eine nur relativ unkonventionelle Form gelebter politischer Intellektualität. Ihre kritische Theorie hatten Horkheimer und Adorno zwar im vollen Ernst noch nie an die Arbeiterklasse oder ihre politische Bewegung adressiert, dieses für den westlichen Marxismus insgesamt charakteristische Schisma bedeutete aber auch nach der theoretischen Wende in den antitotalitären Pessimismus nicht, dass beide nur mehr noch für einen eingebildeten Zeugen schrieben, wie es in der Dialektik der Aufklärung heißt. Immerhin fanden sie in Teilen der intellektuellen Öffentlichkeit ein nicht nur dankbares, sondern auch lernwilliges und selbstkritisches Publikum. Zu diesem lernwilligen Publikum zählte auch Hans-Jürgen Krahl, Sohn rechtskonservativer Bildungsbürger aus Niedersachsen, der Mitte der 60er Jahre nach Frankfurt gekommen war und sich dort rasch dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund angeschlossen hatte. In dem nach seinem plötzlichen Unfalltod veröffentlichten Band von Reden, Schriften und Entwürfen aus den Jahren 1966 bis 70 finden sich zunächst eine Reihe von Hausarbeiten, Thesen, Papieren und Referaten, die Krahl zu Seminaren von Horkheimer, Adorno, Alfred Schmidt und anderen angefertigt hat. Sie zeugen von einer intensiven philosophischen Marx-Lektüre und einer überaus fruchtbaren Aneignung dessen, was Harry Anderson später als westlichen Marxismus bezeichnet hatte. Theoriegeschichtliche Ereignisse wie die Werke von Lukács, Korsch, Lefebvre, Sartre, Marcuse, Horkheimer und Adorno wurden von ihm, also wenn der Eindruck der Exzerpte auf mehr können wir uns, obwohl wir gerade Studis sind, auch nicht stützen, nicht täuscht, also nicht nur in der nicht bloß in der Manier abstrakter Bildungsgüter zur Kenntnis genommen und sortiert, sondern wahrhaft studiert, durchgearbeitet und weitergedacht. Adorno bezeichnete Krahl sogar einmal als einen seiner begabtesten Schüler. Diese Wertschätzung und Anerkennung von Seiten des akademischen Lehrers änderte allerdings nichts daran, dass Krahl sich zusehends jener Widersprüche, die ich gerade eben aufgelistet hatte, der Frankfurter Schule bewusst wurde, die eine studentische Basisgruppe Soziologie im Jahr 1968 folgendermaßen formulierte: Wir haben keine Lust, die linken Idioten des autoritären Staates zu spielen, die kritisch in der Theorie sind, angepasst aber in der Praxis. Wir nehmen den Anspruch Horkheimers ernst, den dieser in dem 1934 veröffentlichten Aphorismenband Dämmerung formuliert hatte. Zitat von Horkheimer: Die revolutionäre Karriere führt nicht über Bankette und Ehrentitel, über interessante Forschungen und Professorengehälter, sondern über Elend, Schande, Undankbarkeit, Zuchthaus ins Ungewisse, das nur ein fast übermenschlicher Stern erhält. Von bloß begabten Leuten wird sie daher selten eingeschlagen. Im folgenden Abschnitt soll daher anhand der Zeitdiagnose dargestellt werden, welche Bestimmungen der geschichtlichen Lage Krahl Mitte der 60er Jahre zu praktischen Konsequenzen trieben und welche Rolle dabei die Widersprüche spielten, in die die kritische Theorie nicht zuletzt von der Protestbewegung der Lehrlinge und Studenten getrieben wurde. Also werde ich jetzt versuchen, sozusagen die Umrisse einer gesellschaftlichen Zeitdiagnose darzustellen, die Krahl für Mitte der 60er Jahre oder für die 60er Jahre vornahm. Die lässt sich vielleicht unter der Rubrik Zuspitzung statt Stillstellung gesellschaftlicher Widersprüche ordnen. Ich will es an drei Hauptteilen deutlich machen, dieser Zeitdiagnose. Erstens folgt der vor allem von Pollock und Horkheimer frühzeitig angefertigten Analyse des autoritären, mit Faschisierungspotenzialen aufgeladenen Staates. Dessen Funktionsweise zeichnet es zweitens aus, dass sozialdemokratische und stalinistische Erben der traditionellen Arbeiterbewegung weitgehend in das System autoritärer Herrschaft integriert worden sind. Konnten Horkheimer und Adorno sich mit dieser Gegenwartsbestimmung des Kapitalismus unter Umständen gerade noch einverstanden erklären? Die politische Konsequenz Krahls missbilligten sie auf alle Fälle.